Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutragen, auch im Namen von Antje Mertin, die dann später übernehmen wird. Wir haben unseren Vortrag unter ein kleines Motto gestellt, das ich kurz vorlesen möchte. Das ist ein Zitat von Ulrich Sommermann. Während alles Sprache werden will, ist Sprache überhaupt nichts, wo man diesen Satz praktisch umkehrt. Nicht kann sie ihrerseits alles sein, ohne an allem Betrug zu werden. Soweit das Motto für unseren Vortrag. In der letzten Woche wies Günther Mensching mit seinem Vortrag darauf hin, dass Moderne und Postmoderne als moderne Kritik gleich ursprünglich sind. Dasjenige, was man landläufig als postmoderne Theorie bezeichnet, gibt es also nicht erst seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und doch hat der Begriff im engeren Sinne erst in den vergangenen 30 bis 40 Jahren Konjunktur gemacht. Im Zentrum unseres heutigen Vortrages steht das Denken des französischen Philosophen Jean-François Lyotard, der mit seinen Texten zweifelsohne einer der wichtigsten Stichwortgeber postmoderner Theorie seit den 70er Jahren ist, indem er ihr Vokabular entscheidend geprägt hat. Die omnipräsente Rede vom Narrativ, die damit einhergehende Kritik der großen Erzählungen, an deren Stelle nun lauter kleine, fluide und flexible Narrative treten sollen, schließlich die Performativität des Wissens. All dies sind Konzepte, die auf Lyotard zurückgehen. Absehbar wird hier eine Tendenz, die an der Schwelle zwischen 19. und 20. Jahrhundert ihren Ausgang nahm, sich über mehrere Stufen dann weiter zuspitzte und bis heute anhält. Die Tendenz zur Beschäftigung der Theorie mit ihrer eigenen Sprachform, die dem Irrtum aufsitzt, dass, weil es Theorie nur in Sprache gibt, folglich auch alles Außertheoretische nichts anderes als Sprache sei. Während in der Frühphase nach dem Linguistik Thörn zumindest noch nach relativ beständigen sprachlichen Strukturen in der Welt gesucht wurde, befasste man sich bald schon mit den weniger stabilen Diskursformationen, um dann mit Lyotard endlich bei den Narrativen zu landen. Damit stand nicht mehr nur die Sprachlichkeit und Flüchtigkeit der Dinge, sondern auch ihre Fiktionalität im Fokus der Theoriebildung. Man macht es sich allerdings zu leicht, wollte man Lyotards Texte einfach einem generellen Hang zum Relativismus und zum kruden Anti-Universalismus in den gegenwärtigen Geisteswissenschaften einverleiben. Sinnvoller erscheint es uns, den Ausführungen Lyotards zunächst zu folgen, um dann die Widersprüche offenzulegen, in die sich seine Theorie verstrickt. In diesem Sinne werde ich im ersten Teil des Vortrages kommentierenderweise Lyotards Abgrenzungen von modernem und postmodernem Wissen darstellen und dabei auf sprachphilosophische sowie gesellschaftstheoretische Probleme zu sprechen kommen. Im zweiten Teil wird Antje dann dem Potenzial der Erzählung folgen, welches über ihre angebliche Fiktionalität und reine Beliebigkeit hinausgeht. Im dritten Teil schließlich werde ich mit einigen ganz kurzen Bemerkungen zum sogenannten postfaktischen Zeitalter den Vortrag beschließen. Erstens das postmoderne Wissen. Zurückgehend auf einen Bericht für die Regierung der kanadischen Provinz Quebec erschien 1979 im französischen Original Lyotards La Condition Postmoderne, etwas später dann in deutscher Übersetzung als das postmoderne Wissen. Gegenstand der Studie war die Lage des Wissens in den höchst entwickelten Gesellschaften, und zwar im Hinblick auf eine Wissenskultur, die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts deutlich transformiert hatte. Wohlgemerkt versteht Lyotard dabei Wissen nicht als etwas, das allein durch die Wissenschaften generiert werden kann, vielmehr auch in anderen Bereichen der Kultur produziert wird, etwa in den Künsten und der Literatur. Während jedoch das nichtwissenschaftliche Wissen seit jeher ein narratives sei, seinen erzählenden Charakter also stets offen zur Schau stelle, hätten die Wissenschaften, so Lyotard, spätestens mit dem Zeitalter der Moderne den Anspruch auf eine andere Legitimität geltend gemacht. Demzufolge ist das narrative Wissen sich der engen Grenzen seiner eigenen Reichweiten bewusst. Lyotard geht davon aus, dass noch die inhaltlich divergentesten Erzählungen grundsätzlich nebeneinander bestehen können, weil ihr Anspruch, wahr zu sein, sich auf einen kleinen Bereich der Welt beschränkt. Mit anderen Worten, die Wahrheit einer Erzählung ist relativ. Innerhalb eines kleinen Bezirks einer jeweiligen Erzählung hat sie Bestand, außerhalb jedoch nicht. Anders der Anspruch von Wissenschaft. Laut Lyotard proklamieren die Wissenschaften einen universalen Geltungsanspruch ihres Wissens, jedoch im strengen Sinne erst seit der Moderne, die an zwei zeitlich wie geistig nächstverwandten Erscheinungen in Europa festgemacht wird, an der Aufklärung und an der bürgerlichen Revolution in Frankreich. Zitat Lyotard: Worum es mir geht, ist das Problem der Legitimation seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich und Deutschland. Das sind meine beiden Bezugspunkte. Was entscheidet darüber zu sagen, eine Handlung ist richtig oder eine Aussage über einen bestimmten Gegenstand ist wahr? Wie beweist man den Beweis oder wer entscheidet über die Bedingungen der Wahrheit? Soweit Lyotard. Für Lyotard gibt es auf diese im 18. Jahrhundert virulent werdenden Fragen zwei Reaktionsweisen. In Frankreich stellt sich die Aufklärung in den Dienst der Revolution. Die Richtigkeit des Denkens erweise sich darin, ob es der bürgerlichen Emanzipation diene oder nicht. In Deutschland hingegen münden diese Fragen in den Idealismus. Wahrheit werde hier verstanden als Selbsterkenntnis des Geistes. Im Übrigen führt Lyotard dann diese beiden Stränge bei Marx zusammen oder behauptet, dass diese beiden Ideen, also die französische und die deutsche Idee von Wahrheit, bei Marx in einer gewissen Weise verbunden werden. Nun ist es sicherlich zutreffend, dass sich mit den genannten Entwicklungen die wissenschafts- wie erkenntnistheoretische, aber auch die politische Frage nach Wahrheit neu stellt. Neue technische Möglichkeiten verändern die Forschungspraxis und ihre Theorie, ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein und die theoretischen und praktischen Implikationen von Freiheit in ein anderes Licht und so fort. Reaktionen auf die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse finden sich in der Philosophie jener Zeit. Etwa im Streit zwischen Empirismus und Rationalismus oder in Kants Abhandlungen über Vernunft sowie politische Fragen der Aufklärung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Andererseits jedoch ist die Frage nach den Bedingungen von Wahrheit nicht erst ein Problem der Moderne. Vielmehr permanentes Thema der Philosophiegeschichte, weil das Nachdenken über das Denken in seinem Verhältnis zur Welt immer wieder auf solche Probleme stoßen muss. Lyotard indessen beharrt darauf, dass der Übergang zur Moderne eine fundamentale Zäsur bedeutet. Derart fundamental, dass das Verhältnis von Wissenschaft zur Wahrheit erst danach zum Thema wird. Stillschweigend trifft Lyotard bei dieser Betrachtung eine theoretische Grundsatzentscheidung, die er nicht offenlegt, für die er keinerlei Argumente angibt, die aber für seine ganze Theorie weitreichende Konsequenzen hat. Das Problem der Wahrheit sei ein solches der legitimierenden Erzählung. Zitat Lyotard: Die Legitimation ist der Prozess, durch welchen ein Gesetzgeber autorisiert wird, diese Gesetze als Norm zu erlassen. Gibt es eine wissenschaftliche Aussage, so ist sie der Regel unterworfen. Eine Aussage muss eine bestimmte Menge von Bedingungen aufweisen, um als wissenschaftlich akzeptiert zu werden. Hier ist die Legitimation der Prozess, in dem ein mit einem wissenschaftlichen Diskurs befasster Gesetzgeber autorisiert ist, die genannten Bedingungen vorzuschreiben. Zitat Ende. In Konsequenz heißt das, nicht die Triftigkeit eines Arguments, die Überzeugungskraft eines Beweises, die Evidenz einer Entdeckung soll in letzter Instanz darüber entscheiden, ob etwas wahr ist oder zumindest wahr sein könnte, sondern allein die legitimierende Narration und das Einverständnis der Scientific Community, die hier also den Status eines Gesetzgebers erhält. Das zumindest ist Lyotards Theorie. Selbstredend ist es keinesfalls so, dass die Tatsachen von sich aus zum Denken sprechen. Kein wissenschaftliches Erkenntnisobjekt hält sein Objekt, kein wissenschaftliches Erkenntnissubjekt, Verzeihung, hält sein Objekt unmittelbar in den Händen. Zum Erkennen bedarf das Subjekt vielmehr sprachlicher, gedanklicher und empirischer Fähigkeiten, die es auch durch seine Entwicklung innerhalb des Gesellschaftsgefüges herausbildet. Insofern findet wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses statt, wenn man das so nennen möchte, oder vielleicht besser, innerhalb von Institutionen, Verfahrensweisen und einer Wissenschaftssprache, und diese allesamt haben ihre eigenen Regeln und Formen. Doch sind diese Formen nicht einfach qua Verordnung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft entstanden. Sie resultieren vielmehr aus einer komplexen Auseinandersetzung, in welcher sich forschendes Denken mit der Wirklichkeit befindet. Diese Auseinandersetzung hat eine lange Geschichte und steht in einem gesellschaftlichen Kontext. Beide hinterlassen ihre Spuren in den Formen von Wissenschaft, prägen und erzeugen sie zu einem guten Teil. Zugleich aber haben sowohl die Wirklichkeit des Forschungsgegenstandes als auch eine grundlegende Verstandes- und Erfahrungsfähigkeit sowie Urteilskraft in menschlicher Vernunft ihren Anteil an Wissenschaft. Um das ein bisschen plastischer zu machen, könnte man unter anderem auf die Wissenschaft der Biologie hinweisen. Bei Lyotard klingt es an einigen Stellen nämlich so, als wenn die Tatsache oder als wenn das Entstehen der Wissenschaft der Biologie im 19. Jahrhundert vor allem auf diesen gesetzgebenden Akt der wissenschaftlichen Community zurückgeht und sozusagen biologische Wirklichkeit, das Phänomen des Lebens, was in dieser Wissenschaft betrachtet werden soll, eigentlich für das Zustandekommen der Wissenschaft höchstens sekundär ist oder vielleicht überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die Frage ist tatsächlich, was ist der, wirkliche Bezugspunkt, den eine solche Diskursformation nimmt und wie taucht das dann als legitimierend auf? Das bleibt bei Guillotard wirklich sehr unklar. Es gibt keine reine, formallogisch saubere Sprache. Selbst die abstraktesten Begriffe sind gekennzeichnet vom Leben, aus dem sie stammen, haben metaphorische, insofern erzählerische Anklänge. Daher mag eine Kernthese Guillotards, dass es nämlich kein wissenschaftliches Wissen ohne narrativen Anteil gäbe, durchaus zutreffen. Nur sind zwei Schlüsse, die Guillotard hieraus zieht, schlichtweg falsch. Weder sind Wissenschaft und Vernunft oder die bürgerliche Emanzipation einfach große Erzählungen, die bloß ihre eigene grundsätzliche Unbegründbarkeit und die Zufälligkeit ihrer Geltung verdeckten. Noch lässt sich den Schwierigkeiten der Begründung von vernünftigen Urteilen entkommen, indem man sich in die angebliche Relativität narrativen Wissens flüchtet. Das aber ist die Option der Postmoderne bzw. des postmodernen Wissens, wie Lyotard es kennzeichnet. So wird jedes Urteil zum beliebigen Sprachspiel. Der Wortgebrauch, Sprachspiel, ist kein Lapsus und auch kein Philosophenwitz. Guillotards Beschreibung der fortgeschrittensten Gesellschaften in der Terminologie von großen und kleinen Erzählungen liegt offenkundig eine eigene Sprachtheorie der Gesellschaft zugrunde. Anleihen nimmt sie vor allem bei Ludwig Wittgensteins philosophischen Untersuchungen und dem hier eingeführten Begriff des Sprachspiels. Gemeint war damit der gelebte Vollzug von Sprache, sowohl von einzelnen Äußerungen als auch von Sprache insgesamt. Nicht ein logisch gereinigtes Sprachmodell, sondern die alltägliche Sprache müssten demnach Gegenstand von Sprachphilosophie sein, wenn diese ermitteln wolle, wie Sprache tatsächlich funktioniert. Entscheidend zudem, dass Wittgenstein unter Spiel nicht so etwas wie eine spielerische Beliebigkeit versteht, sondern gerade eine durch Regeln gekennzeichnete Erscheinung. Zwar lassen sich nicht alle dieser Regeln kodifizieren, doch haben sie im praktischen Vollzug ihre Wirklichkeit. Guillotard nun wendet diese spezifische sprachphilosophische Perspektive um in ein universales Gesellschaftsmodell. In seiner Theorie besteht dann die Gesellschaft im Wesentlichen aus unterschiedlichen Sprachspielen, die hier synonym zu Diskursen gesetzt werden. Diese Vorstellung richtet sich auch gegen organizistische Auffassung vom Sozialen, wonach es eine natürliche Ordnung der Gesellschaft gäbe, die in der Postmoderne vom Verfall bedroht sei. Die Kritik solcher Ursprungsmythologie ist durchaus zu begrüßen. Doch fällt das positive Gegenmodell zur naturalisierten Gesellschaft dann doch reichlich fragwürdig aus. Tendenziell nämlich lässt sich bei Guillotard eine Auflösung des Sozialen und der Personen in ein Ensemble aus sprachlichen Funktionen bemerken. Alle Mitglieder der Gesellschaft seien auf Knoten des Kommunikationskreislaufes gesetzt, auf Posten, die von Nachrichten verschiedener Natur passiert werden. Der alles entscheidende Funktionszusammenhang von Sprache scheint denn der zwischen Sender, Empfänger und Referent. Das ist ein aus dem Kommunikationsmodell der Sprache entnommenes Problem, das tatsächlich in sehr vielen Texten von Guillotard auftritt. Also diese drei Funktionen Sender, Empfänger und Referent. Wichtig zum Verständnis ist hier zu sagen, dass der Referent nicht die Person ist, die spricht, sondern der Bezugsgegenstand, auf den die Sprache Bezug nimmt. Und das ist dann tatsächlich die einzige Form, in der Wirklichkeit bei Guillotard vorzukommen scheint, nämlich als dasjenige, über das gesprochen wird, aber dann ist es auch selber wieder Sprache. All diese sprachlichen Funktionen, als die sich die Subjekte und die Gegenstände erweisen, sind eingebettet in Sprachspiele. Und eine Grundstruktur der Sprachspiele soll sein, Zitat, das Sprechen kämpfen im Sinne des Spielens ist und das Sprechakte einer allgemeinen Agonistik angehören. Zwar lässt Guillotard offen, wie genau diese Rede von Sprachspielen und Kämpfen verstanden werden soll, doch drängt sich die Deutung als sonst als ein sozial-ontologisches Modell auf. Das Sprachspiel ist Conditio Humana, Grundbedingung menschlichen Seins. Auf Gedeih und Verderb können Menschen also nichts anderes tun, als sich in je verschiedenen Sprachspielen zu bewegen, eine übergreifende Instanz zur Beurteilung etwa der gesellschaftlichen Verfasstheit als Ganzer gibt es nicht. Wie sich dann aber das offenkundige philosophische Urteil Lyotards, die Gesellschaft sei nämlich besser im Modus von Sprachspielen als von großen Erzählungen beschrieben, seinerseits rechtfertigen lassen soll, dieser Widerspruch wird nicht aufgelöst, ja nicht einmal als solcher benannt. So verwundert es denn auch kaum, dass seine Arbeit, Zitat Lyotard, nicht den Anspruch hat, originell, nicht einmal den wahr zu sein. Das klingt ganz so, als sei es zu anstrengend, die Gedanken zu Ende zu führen. Möglicherweise ist dieses Abbrechen der Denkbewegung, die intellektuelle Fragmentierung, die Kennzeichen so vieler postmoderner Theorien ist, einer Affinität gegenwärtiger Philosophie zu postmodernen Arbeitsverhältnissen geschuldet. Möglicherweise ist das ein Gemeinplatz, aber ich denke, im Fall Lyotards ist es offenkundig, wie wir gleich noch hören werden. Lyotard selbst weist vehement darauf hin, dass der Zustand der höchst entwickelten Gesellschaft derjenige von postindustrieller bzw. postfordistischer Arbeit ist. Insofern beharrt Lyotard zwar darauf, dass seine Theorie, die Atomisierung des Sozialen durch die veränderten Arbeitsverhältnisse, in den lockeren Netzen des Sprachspiels besser zu fassen bekommt, als etwa solche Theorien, die von einer verwalteten Welt sprechen. Doch übersieht Lyotard damit zugleich, dass ihm einerseits die Möglichkeit zur Kritik dieser Verhältnisse entgeht, indem sein Denken sich ihnen allzu ähnlich macht. Andererseits der neue Geist des Kapitalismus nicht gar so neu ist, wie es scheinen will. Die Arbeitsverhältnisse haben sich zwar vielerorts geändert, aber die logische Struktur des Kapitals bleibt nach wie vor bestehen. So klingt es denn fast danach, als sei mit der Postmoderne schon der natürliche Tod des Kapitalismus eingeleitet, auf den wir bis heute freilich vergeblich warten. In Lyotards Vorstellungswelt scheint Kapitalismus jedenfalls kaum mehr als Schwerindustrie zu meinen. Insofern wirkt sein Vorschlag, wie heute subversive Politik zu betreiben sei, ganz wie eine Stellenausschreibung für eines der unzähligen IT-Startup-Unternehmen. Die postmoderne Antwort auf kapitalistische Arbeitsverhältnisse wäre für Lyotard also, Zitat, Sveltezza, Raschheit, wie man im Italienischen sagt und im Zen. Dies ist eine Eigenschaft par excellence der Sprache. Um Neues zu schaffen, braucht sie fast keine Energie. Das Unendliche des Willens wäre also mit der Raschheit in Einklang zu bringen. Viel weniger arbeiten, viel mehr lernen, wissen, erfinden, zirkulieren. Ganz so, als ob neben der mehrfach produzierenden Arbeit die Zirkulation nicht ohnehin zum Grundbestand kapitalistischer Ökonomie gehörte. Zweitens, Fiktionalität versus erzählte Wahrheit. Es ist gegenwärtig zu einer in aller Regel unhinterfragten Selbstverständlichkeit geworden, jede beliebige Form menschlicher Sprachäußerung als Narrativ, das heißt als Erzählung, zu bezeichnen. Ganz gleich, ob es sich dabei um einen literarischen Text, den Plausch mit dem Nachbarn, eine politische Debatte, eine kulturelle Eigenart oder schlicht um eine Information handelt. Die Rede vom Homo Narrans ist eigenwärtig. Ob Individuum oder Staat, alle erzählen heute Geschichten. Den Bereich der Literaturwissenschaft jedenfalls hat das Narrativ längst verlassen und ist in den Kultur- und Sozialwissenschaften gewissermaßen zu einem Mädchen für alles avanciert. Albrecht Kuschorke, der momentan wohl populärste Verfechter eines solch umfassenden Erzählverständnisses, meinte in seiner Monographie Wahrheit und Erzählung, Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie zu beobachten, dass die Literaturwissenschaft, von ihrem unverhofften Glück allerdings noch einige Zeit in Schockstarre befindlich, über einen unvergleichlich potenten Begriff verfüge. Er konstatierte, leider ohne den leisesten Anflug von ironischer Distanznahme, Zitat, dass der Begriff der Erzählung zu einer der transdisziplinär erfolgreichsten und expansionsfreudigsten literaturwissenschaftlichen Kategorien geworden ist. Zitat Ende. Die Erzähltheorie, so hört man immer wieder, erfreue sich einer unerwarteten Aufwertung. Sie hat es in Wahrheit aber mit einem vielfressigen Ungetüm zu tun, das sich ohne jegliches Unterscheidungsvermögen einverleibt, das ihm als Sprachbrei geradezu geführt wird. Erzählen wird hier de facto nicht auf, sondern abgewertet. Nachdem die Annahme des Linguistic Turn, alles sei Sprache und gehorche deren Regeln, allem Anschein nach nicht mehr genügt, um zu betonen, dass die Erkenntnis einer objektiven Realität schlechthin unmöglich sei, nachdem der Diskurs womöglich zu real geworden ist, bedient man sich nun mit einer gewissen Erleichterung der Rede vom Narrativ. Vermeintlicherweise ist einem damit die Last der Realität und Verantwortlichkeit von den Schultern genommen. Das eine ist wahr, das andere aber auch. Willkommen in den postfaktischen Zeiten, die nicht einmal mehr, wie noch Lyotard, Erkenntnisse der Relativitätstheorie und Quantenmechanik heranziehen, um sie als Schablone auf alles und jeden zu übertragen. Ob solche Entwicklungen tatsächlich Lyotards Absicht waren, darf mit Recht bezweifelt werden. Nicht unglaubwürdig ist sein durchaus emphatisches Festhalten an der Idee einer Gerechtigkeit und seine Forderung nach einer neuen Bewusstheit der Wissenschaft für ihre eigenen Probleme. Fakt ist aber, dass seine Überlegungen im postmodernen Wissen am Anfang einer Begeisterung für das Narrativ stehen, wie sie sich ab den 1980er Jahren allmählich abzuzeichnen beginnt. Welche wesentlichen Bestimmungen trifft Lyotard denn selbst vom Erzählen? Für Lyotard bildet, wie gesehen, das narrative Wissen, das savoir narrativ, den Gegenbegriff zum wissenschaftlichen Wissen, dem savoir scientifique. Wo dieses sich mit Argumentationen und Legitimationsfragen herumschlagen müsse, stellten sich für die Erzählungen solche Fragen erst gar nicht. Sie führen nach Lyotard ihre Legitimation gewissermaßen selbstperformativ mit sich, indem sie die pragmatischen Regeln einer bestimmten Gesellschaft mit überliefern und diese Regeln auf den Helden der Geschichte als Bewertungsmaßstab anwenden. Zitat Lyotard: Das, was mit den Erzählungen überliefert wird, ist die Gruppe pragmatischer Regeln, die das soziale Band, den Nuance Social, ausmachen. Zitat Ende. Erzählungen erzählen nach Lyotard und sei es auch implizit, somit ihre eigene Legitimation und legitimieren sich genau dadurch. Vor diesem Hintergrund beschreibt er die Erzählung auch als die Form traditionellen oder, wie er sagt, herkömmlichen Wissens schlechthin. Was erzählt werden kann, beruht für Lyotard damit auf einem kulturellen Konsens, der zwischen Wissen und Nichtwissen unterscheidet. Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Wissen aber, das sich nur mit denotativen, also bezeichnenden Aussagen beschäftige, beziehe die Erzählung andere Wissensformen gleichberechtigt mit ein. Er hat hiermit eine Pluralität der Sprachspiele im Sinn. An den Begriff des Wissens knüpft er nun denjenigen der Kompetenz. Wissen ist, was einen Sprecher befähigt, verschiedene Sprachspiele innerhalb eines kulturellen Konsens gut zu spielen. Entgegen der Wissenschaft seien dies neben denotativen auch deontische, präskriptive, kognitive, evaluierende und andere. Diese Kompetenzen wiederum seien in die Einheit der jeweiligen Tradition eingebunden. Darüber hinaus macht Lyotard einen eigenen Umgang des narrativen Wissens mit Zeitlichkeit aus. Anhand rituell-rhythmischer Erzählungen legt er dar, dass die Gleichartigkeit des Taktes gerade das Vergessen befördere und somit der goldenen Regel unseres Wissens entgegenstünde, nicht zu vergessen. Daraus und aus dem Umstand der Bildung und Vereinheitlichung der Kompetenzen im Erzählen leitet Lyotard ab, dass eine erzählerische Gemeinschaft es nicht nötig habe, sich ihre Vergangenheit zu erinnern. Es geht nach Lyotard somit eigentlich nicht um Inhalte. Das soziale Band werde vor allem durch den Akt des Erzählens selbst geknüpft. Wesentlich für das narrative Wissen ist für Lyotard zudem eine Austauschbarkeit der Rollen im Kommunikationsmodell. Der Zuhörer kann zum Erzähler, der Empfänger also zum Sender werden. Die Autorität dazu erfährt er durch den Akt des Zuhörens selbst. Ebenso könne der Erzähler aber auch zum Helden, das heißt zum Referenten einer Geschichte werden. Lyotard leitet daraus ab, dass der Sprechakt im Erzählen von Sender, Empfänger und Referent zugleich ausgeführt wird. Das Erzählen nehme damit die Definition einer dreifachen Kompetenz vor. Die des Savoir-dire, des Sagenwissens, des Savoir-entendre, des Hörenwissens und schließlich des Savoir-faire, des Machenwissens. In diesen traditionell gebundenen Kompetenzen spielten sich die Beziehungen der Gesellschaft nach innen und nach außen ab. Dem stehe die Situation des wissenschaftlichen Wissens entgegen. Auch hier seien Sender und Empfänger zwar notwendigerweise austauschbar, es sei hier aber nicht erforderlich, die Kompetenz eines Referenten zu haben. Der Wissenschaftler bedürfe eines als gleichberechtigt anerkannten Partners, um durch diesen in seiner Aussage verifiziert zu werden. Es schließt sich für Lyotard daran an, dass die wissenschaftliche Kompetenz stets unter dem Druck steht, sich durch Beweise neu zu legitimieren. Dies mache die Lehre notwendig, die für Lyotard auch als eine Ausbildung von Gleichen zu verstehen ist. Mit anderen Worten, die Lehre geschieht nicht uneigennützig, sondern im Interesse der Affirmation einer Kompetenz. Im Spiel der Bildung wissenschaftlichen Wissens lehre man, was man wisse und übermittle damit auch die als axiomatisch gesetzten, nicht weiter zu diskutierenden Wahrheiten in der Ausbildung. Die Aussage der Wissenschaft erlange aber entgegen der Narration keine Gültigkeit durch die bloße Wiedergabe, sondern einzig durch Argumentation und Beweis, durch Verifikation oder Falsifikation. Gerade an diesem Punkt sieht Lyotard eine der alten Wissenschaft selbst unbewusste Übernahme narrativer Verfahrensweisen. Es müssten unhinterfragte Voraussetzungen getroffen, Sinnzusammenhänge gesetzt werden. Soweit die wesentlichen Bestimmungen des Narrativen bei Lyotard und die Überschneidungen der beiden Wissensformen, die ihn zu der Formulierung brachten, dass in der gegenwärtigen postindustriellen Gesellschaft die großen Erzählungen ihre Glaubwürdigkeit verloren hätten. Meine Beschreibung war der etwas verzweifelte Versuch, eine gewisse Ordnung zu bringen in das, was bei Lyotard selbst relativ konfus bleibt. Denn nachdem er recht ausführlich das narrative Wissen beschreibt, um dann zur Betrachtung des Wissenschaftlichen überzugehen, haben seine Beobachtungen zum Erzählen erstaunlich wenige Konsequenzen. Vom Erzählen wird einzig das Moment einer angeblich unhinterfragbaren Autorität, einer immanenten Legitimation abgesondert und zur Begründung für die Formulierung von Meta-Erzählungen der Moderne und den kleinen Erzählungen der Postmoderne herangezogen. In der Postmoderne ist man sich nach Lyotard über das eigene Legitimationsproblem bewusst und findet sich deshalb zu kleinen wissenschaftlichen Kommunikationsinseln zusammen, die einen lokalen, das heißt zeitlich und räumlich begrenzten Konsens über die Regeln des zu spielenden Sprachspiels treffen. Einen zeitweiligen Vertrag, un contrat temporaire, also über das, was wahr sein soll, was metapreskriptiv die Regeln des denotativen Sprachspiels bestimme. Daraus lässt sich ersehen, Lyotards Wissensbegriff ist einer, der sich einzig zwischen Subjekten abspielt. Dies betrifft das wissenschaftliche Wissen ebenso wie das Narrative, ja, beim Letzteren sogar noch gesteigert, weil es nach Lyotard einzig der Herstellung eines sozialen Bandes dient. Ein Objekt bzw. Inhalt des Erzählens oder des Wissens kommt in seinen Betrachtungen nur als austauschbares Abstraktum vor, nicht als etwas, mit dem ein Subjekt in Kommunikation tritt. Schaut man näher hin, ist dieses vollkommene Fehlen einer Beziehung von Subjekt und Objekt auch nicht weiter erstaunlich. Lyotards gesamte Theorie gründet sich auf linguistische Konzepte, in denen Realität nur als ein intersubjektives Konstrukt vorkommt, in denen Wirklichkeit sich einzig aus den Regeln einer Gesellschaft etabliert. Das ganze Kommunikationsmodell, das Lyotards Betrachtungen zugrunde liegt, ist rein konstruktiver Natur. Zwar kommt im Sprechen vom Sender zum Empfänger ein Referent vor, dieser aber ist letztlich nicht verifizierbar, sondern immer nur Bestandteil eines Konsens. Das war schon die Überzeugung des Linguistic Turn. Hinter Sprache lässt sich nicht zurückkommen, Sprache kann über eine außersprachliche Wirklichkeit nichts wissen. Sprache kreist damit aber um sich selbst. Der Referent ist in dieser Vorstellung nur ein Zeichen. Er wird in der Kommunikation erst erzeugt. Von einem Objekt im ernsten Sinne lässt sich damit nicht sprechen. Lyotard ist aber weit entfernt davon, den Linguistic Turn etwa selbst als große Erzählung zu begreifen. Die linguistischen Annahmen haben für ihn eine nicht weiter zu thematisierende Richtigkeit. Ob Lyotard davon ausgeht, dass auch alles Erzählung ist, bleibt bei ihm seltsam vage. Es finden sich teilweise widersprüchliche Äußerungen dazu. Zumindest will es uns scheinen, dass überall dort, wo Sinnzusammenhänge im Spiel sind, wo Wissen angeordnet wird, für Lyotard auch Erzählen stattfindet. Dadurch geschieht zweierlei. Erzählen wird auf ein einziges Merkmal, das der Legitimation reduziert, gleichzeitig in diesem einen Punkt übergroß aufgebläht und durch all das aber zugleich gnadenlos entwertet. Indem die legitimatorische Selbstperformativität ins Zentrum des Erzählens rückt, wird dem Erzählen zugleich auch ein gänzliches Fehlen kritischen Vermögens unterstellt. Ja, Erzählen geschieht einfach, und zwar als affirmierender Akt. Mit dem narrativen Wissen verbindet sich bei Lyotard daher eine Idee der Einhelligkeit. Keine Erzählung fällt aus ihrem Legitimationskontext heraus. Eine erzählende Gesellschaft wird behandelt, als ob es ein Gesamtsubjekt wäre, in dem die legitimatorische Frage sich gar nicht erst stellt. Was Lyotard im postmodernen Wissen entwirft, ist ein überaus verallgemeinerter Begriff des Erzählens. Nicht nur, dass keine Differenzierung zwischen verschiedenen Arten des Erzählens stattfindet oder das Erzählen jedem sprachlichen Sinnzusammenhang übergestülpt scheint, Erzählen wird bei Lyotard auch zu einer anthropologischen Konstante, zu einem überzeitlichen Begriff mit unveränderlicher Grundstruktur. Es ist ein instrumentalisiertes Verständnis des Erzählens. Lyotard ist mit dem Begriff des Narrativs einzig auf der Suche nach einem Modell, das sich in Absehung jeglichen Inhalts und jeglicher historischer Verortung unterschiedslos auf alle menschlichen Äußerungen anwenden lassen muss. Im Grunde verliert damit schon bei Lyotard der Begriff des Erzählens an Kontur. Er wird zu etwas völlig Beliebigen und hat mit einem wie auch immer gearteten Bereich der Kunst nichts mehr zu tun. Auch wenn Lyotard den Begriff selbst nicht verwendet, scheint uns, als läge seine Motivation dafür, nicht mehr vom Diskurs, sondern vom Narrativ zu sprechen, im Moment des Fiktiven. Nicht um Wahrheit geht es nach Lyotard im Erzählen, sondern um die implizite Legitimation einer Fiktion. Die Beliebigkeit in der Verwendung der Begriffe Erzählung oder Narrativ hat sich bis heute noch verschärft. Es ist nun aber nicht so, als dürfe man den Grund dafür einzig und allein in Lyotards Übertragung des Begriffs auf außerliterarische Phänomene sehen. Vielmehr hat auch dort, wo die Literaturwissenschaft das Erzählen als eigenes disziplinäres Untersuchungsfeld warte, fleißig an einer zunehmenden Funktionalisierung des Begriffes mitgewirkt und seinerseits zwar disziplinär gebundene, aber nicht weniger ahistorisch funktionale Modelle entworfen. Auch hier ist eine Sache gewiss. Erzählungen entspringen dem Bereich der Fiktion, man trennt feinsäuberlich verschiedene Funktionen voneinander ab, entwirft die Rolle des Erzählers und die eines intendierten Lesers, die imaginär authentische Sätze innerhalb ihrer fiktiven Kommunikationssituation austauschen. Autor und Erzähler haben hier nichts miteinander zu schaffen. Dem Autor wird jede Verantwortlichkeit seines Textes abgesprochen. Man versucht, jede Bewegung, jede Äußerung eines erzählenden Textes mit einem festgezurrten Analyseinstrumentarium habhaft zu werden, das stets betont, alles ist Spiel, alles ist Fiktion. Aber welchen Sinn mag eine Narratologie haben, sei sie nun kultur- oder literaturwissenschaftlich motiviert, die Wirklichkeit auf die eine oder die andere Weise aus ihren Überlegungen verbannt? Was lässt sich dann mehr sagen, als dass alles Fiktion sei? Was lässt sich dann mehr betrachten als die Regeln eines narrativen Spiels? Ganz alternativlos sind die skizzierten Erzähltheorien glücklicherweise nicht. Auch wenn derzeit in der Forschung vollkommen marginalisiert, und das sicherlich nicht von ungefähr, so hat Walter Benjamin an einer unvollendet gebliebenen Erzähltheorie gearbeitet, der es gerade um das Wirkliche im Erzählen gelegen war. Beachtenswert ist, dass durchaus einige Beobachtungen, die Lyotard für das Erzählen trifft, denen Benjamins nicht allzu fern stehen. Allerdings kommt er zu gänzlich anderen Schlüssen, seine Überlegungen sind deutlich weitreichender und begnügen sich nicht mit einem beliebigen Begriff, sondern entwerfen eine eminent historische Idee des Erzählens, in deren Zentrum die Gerechtigkeit steht. Ohne den Bezug zur Wirklichkeit lässt sich dies ebenso wenig verstehen wie die dringliche Verantwortung, die sich aus dieser Idee ergibt. Erzählen ist bei Benjamin ein besonderes Vermögen und keine jeder Sprachäußerung beliebig zukommende Eigenschaft. Nun würde auch Benjamin sagen, dass im Erzählen Wissen auf vielfältige Weise zu finden ist und dass es Wissen aufzugreifen imstande ist, das in den Wissenschaften womöglich keinen Ort hat. Entgegen Lyotard aber, für den das Wissen sich in rein sprachliche Spiele auflösen lässt, ist das spezifische Wissen der Erzählung bei Benjamin eng an die Erfahrung geknüpft. Geschichten erzählen von Erfahrungen. Erfahrung meint für ihn allerdings keine anthropologische Konstante. Nicht jedes Erleben ist für ihn Erfahrung, nicht jedes Reden Erzählung. Im Gegenteil konstatiert er für die Neuzeit eine zunehmende Erfahrungsarmut, mit der das Ende der Erzählkunst notwendigerweise einhergeht. Benjamins Erfahrungsbegriff wiederum weist auf seine sprachphilosophischen Überlegungen, die entgegen postmodernen oder konstruktivistischen Theorien durchaus von einem tiefen Zusammenhang der menschlichen Sprache mit der Wirklichkeit ausgehen. Das mimetische Vermögen des Menschen, sich in den Dingen der Welt als gemein zu erkennen, also einen konstellativen Bezug zwischen sich und den Objekten zu sehen, ist bei ihm eine sinnliche Erfahrung, die sich im Kulturprozess allmählich in eine unsinnliche Ähnlichkeitserfahrung übersetzt hat, nämlich in Sprache und Schrift. Es ist dabei Benjamins Vorstellung, dass die Botschaften, die der Mensch durch seine Wahrnehmung von den Dingen aufzunehmen befähigt ist, in Sprache übersetzt werden können. Dadurch verleiht die menschliche Sprache den Dingen Stimme. Im Medium der Sprache ist für Benjamin also ein immanenter Bezug zur Wirklichkeit gegeben. Sprache ist ohne Objekte, die Mitteilung von sich geben, für ihn gar nicht zu denken. Schrift und Sprache ist dabei gemein, dass sich das blitzhafte Erfahren einer Ähnlichkeit hier an ein Trägermaterial, namentlich an das Semiotische, bindet. Mit dieser These geht Benjamin weit über ein strukturalistisches Sprachverständnis hinaus, wie es auch Lyotards Überlegungen zugrunde liegt. Denn wenn dort das Semiotische, das heißt die Verknüpfung der beiden Funktionen signifier, bezeichnetes und signifiant, bezeichnendes, zu einem Sinnzusammenhang gewissermaßen das Höchste ist, was Schrift und Sprache leisten können, ist das Semiotische für Benjamin nur Grundlage einer weitaus bedeutenderen Erfahrung. Nicht eine Übermittlung von einzig im Diskurs bestehenden Sinnzusammenhängen findet in Schrift und Sprache statt, sondern das Wesen eines Dinges offenbart sich dort, wo die Erfahrung einer Ähnlichkeit in der Realität und nicht im Zeichensystem aufblitzt. Verliert sich allerdings die Fähigkeit, Ähnlichkeitserfahrungen zu machen, bleibt von der Sprache bloß noch ihr semiotisches Skelett zurück. Dies geschieht nach Benjamin zunehmend dort in der Moderne, wo die den Menschen umgebende Merk- und Arbeitswelt ihn zu einer Abdichtung gegen den Bereich der Erfahrung zwingt. Denn die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen, setzt für Benjamin ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit voraus. Das schauend aufgerissene Auge und das lauschende Ohr des Erzählers vermögen das Glück und die Leiden der Menschen zu erblicken. Sie nehmen die eigene innere und die äußere Natur mit größtem Feingespür wahr. Sie machen die Erfahrung von Ähnlichkeiten. Diese übersetzt der Erzähler in die Sprache der jeweiligen Geschichte. Die Sensibilität aber ist nur dort möglich, wo sich gefahrlos auf ein intentionsloses Lauschen und Schauen eingelassen werden kann. Es ist nun nach Benjamin eine Eigenart des Erzählers, auch die Erfahrungen anderer zu eigenen zu machen, sie dem eigenen Gedächtnis anzuverwandeln. Erfahrung ist damit aber für ihn nicht allein auf die Gegenwart beschränkt, vielmehr sedimentieren sich auch solche Erfahrungen, die in erzählten Geschichten überliefert werden. Dies wäre der Bereich der Tradition. Diese aber ist kein Selbstzweck, keine unhinterfragte Affirmation. Nicht nur, dass es in jeder Erzählung um einen neuen Bezug zum Erzählten gehen muss, der Rat für die Not der Menschen weiß, sondern im Ursprung des Erzählens steht ein tiefes Leid, gegen das das Erzählen aufbegehrt. Es ist das Leiden am Tode und damit an einer nicht zu verleugnenden Realität. Zitat: Der Tod ist die Sanktion von allem, was der Erzähler berichten kann. Vom Tode hat er seine Autorität geliehen. Zitat Ende. Wirklichkeit und überdies noch eine des Leidens steht damit am Ursprung des Erzählens. Ob eine Geschichte nun fiktional ist oder nicht, tut dieser Wirklichkeit keinerlei Abbruch. Und auch die erzählte Erfahrung, in welches Gewand sie sich auch genau kleiden möge, bleibt real. Der Erzähler in Benjamins Sinne empfindet das Leiden nicht nur des Menschen, sondern auch der ganzen Natur in höchstem Maße. Gerade daraus erwächst sein Aufbegehren gegen den Tod, gegen die zerstörende Macht der Zeit. Sein erzählerisches, erinnerndes Gedächtnis bewahrt die Anliegen Gewesener vor dem Vergessen, ihre Leiden und Hoffnungen sind ihm ebenso wenig gleichgültig wie die der ihn umgebenden Welt. Dies macht den Erzähler für Benjamin zu einer Gestalt, die ihresgleichen sucht. Zitat: Der Gerechte ist der Fürspruch der Kreatur und zugleich ihre höchste Verkörperung. Der Erzähler ist die Gestalt, in welcher der Gerechte sich selbst begegnet. Zitat Ende. Erzählen ist damit auch eine Vergegenwärtigung. Dies bedeutet aber nicht, wie Lyotard meint, dass damit das Vergangene hinfällig werde. Im Gegenteil wird die Vergangenheit Gewesener im Erzählen erst gerettet und damit ungleich wichtig. Erzählen hat für Benjamin nicht nur unnegierbaren Anteil an der Wirklichkeit, sondern damit auch an der Wahrheit. Zitat: In jedem Falle ist der Erzähler ein Mann, der dem Hörer Rat weiß. Rat, in den Stoff gelebten Lebens eingewebt, ist Weisheit. Die Kunst des Erzählens neigt ihrem Ende zu, weil die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit, ausstirbt. Zitat Ende. Mit seinen Geschichten hat ein Erzähler also Anteil an der Wahrheit, die Benjamin in seiner erkenntniskritischen Vorrede des Trauerspielbuchs auch als ein aus Ideen gebildetes, intentionsloses Sein versteht. Ideen wiederum sind bei Benjamin sprachlich und historisch gemeint. Sie sind die objektive, virtuelle Anordnung, die objektive Interpretation der Phänomene. In die Sprache von Erzählungen übersetzen sich Erfahrungen, Leiden, Hoffnungen, werden damit in der Sprache bewahrt und können wiedererzählt werden, können damit zum Rat für andere werden. Mit Inhaltlichem, mit Wahrheit, Wirklichkeit oder gar Leiden am Tod und Gerechtigkeit wissen freilich die etablierten Narratologien ebenso wenig anzufangen wie Lyotard in seinem Modell des Narrativs. Dass er den Begriff des Narrativs ontologisch ausweitet, ist eigentlich nur konsequente Fortführung literaturwissenschaftlicher Erzähltheorien, die derart verallgemeinerte klassifikatorische Analysekriterien geschaffen haben, dass man sie auf alle Kommunikationsformen beliebig anwenden kann. Erzählung wird hier wie dort einzig als eine Sprachform angesehen und analysiert, damit aber vollkommen von jeglichem Inhalt abgekoppelt. Das Substrat der Erfahrung in den Erzählungen fehlt bei Lyotard und anderen gänzlich. Stattdessen wird mit der Fiktion ein formaler, struktureller Begriff geschaffen, der sich für Objekte nicht mehr interessiert. Mit Benjamin könnte man sagen, dass es tatsächlich eine schlechte, nominalistische Tendenz der Moderne ist, sich gegen Erfahrung abzudichten und Sprache als rein semiotisch um sich kreisen zu begreifen. Damit verliert sie ihr Wahrheitsmoment. Es könnte also sein, dass Lyotard in seiner Beschreibung bloß noch beliebiger Sprachspiele tatsächlich ein Problem zeitgenössischer Wissenschaft aufgespürt hat, nämlich sich für Objekte nicht mehr zu interessieren, vielmehr sich in allem Eifer mit legitimatorischen Fragen von Sonderforschungsbereichen, Anträgen und Exzellenzclustern zu beschäftigen. Allein Lyotard merkt leider nicht, dass seine Theorie selbst dieser schlechten Tendenz der Moderne vollkommen entspricht und mehr noch ganz im Geiste dieser Tendenz sein Modell schlicht auf Erzählungen vergangener Zeiten projiziert. Die Analyseinstrumente sind so geschaffen, dass man an das, worum es in den Erzählungen eigentlich geht, gar nicht mehr herankommen kann. Indem alles zur Fiktion erklärt wird, wird es auch belanglos und austauschbar. Pointiert formuliert mag es daher den Eindruck erwecken, dass all jene, die die Fiktivität des Erzählten tun, Angst davor haben, es könne etwas Wahres im Erzählen liegen. Eine unbewusste Angst vor dem, was man dort entdecken könnte, nämlich ernstzunehmende Hoffnungen, Leiden, Erfahrungen. Diese unbewusste Angst wäre auch ein Grund, der erklären könnte, warum die postmoderne Theorie so erfolgreich geworden ist. Ja, dann kündige ich jetzt noch ein kurzer dritter Teil unter dem Titel mit dem Widerstreit ins postfaktische Zeitalter. Seien wir jetzt mehrfach gehört, sozialontologischen bzw. anthropologischen Konzepten ist Lyotard stets treu geblieben. So etwa in seinem philosophischen Hauptwerk Der Widerstreit 1983 zum ersten Mal erschienen. Zwar beklagt sich Lyotard im Vorwort vehement über die Verbindung seines Namens mit der Postmoderne, ganz offensichtlich ging dieser ihre eigene Nomenklatur schon bald selbst zum Halse heraus. Doch wie man es auch benennt, es gibt ein grundsätzliches Problem im Denken Lyotards, darin ganz Zeitgeist. Zwar wird vordergründig angeblich aller Essentialismus, aller Rekurs auf eine Natur des Menschen, ja aller Humanismus, radikal dekonstruiert. Gleichzeitig jedoch werden unter der Hand spezifische Teilaspekte moderner Gesellschaft eben ontologisiert, als angeblich ewig verkauft. Wie im postmodernen Wissen ist es dabei auch im Widerstreit ein ziemlich schlichtes Sprachmodell, welches die grundlegende Struktur der Gesellschaft ausmachen soll. Mit einem tiefen Griff in die Kiste der philosophischen Ideengeschichte wird hier die Vorstellung einer grundsätzlichen Unentscheidbarkeit über die Gültigkeit verschiedener Sprachspiele behauptet. Zitat aus dem Widerstreit: Im Unterschied zu einem Rechtsstreit wäre ein Widerstreit ein Konfliktfall zwischen wenigstens zwei Parteien, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Soweit Lyotard. Mit anderen Worten, da es keine höchstrichterliche Instanz gibt, die in den Angelegenheiten der Menschen urteilt, müssen notwendigerweise die gesellschaftlichen Sprachspiele in ihrem Antagonismus unversöhnt bleiben. Das eigentlich philosophische Problem wäre demnach die Frage, wie Sätze verkettet werden, die sich prinzipiell aber nicht verbinden lassen. Welche Absurditäten eine derartige Relativitätstheorie zeitigt, lässt sich gleich zu Beginn des Buches erfahren, also zu Beginn des Widerstreits. Gleichsam als roter Faden zieht sich eine Frage durch den gesamten Widerstreit Lyotards. Wie lässt sich beweisen, dass es die Shoah wirklich gab, wo doch ein einheitliches Beurteilungsinstrumentarium nicht existiert? Lyotard bezieht sich hier auf den Holocaust-Leugner Robert Fourisson, der äußerte, Zitat Fourisson: Ich habe tausende von Dokumenten untersucht. Ich habe Fachleute und Historiker unermüdlich mit meinen Fragen verfolgt. Ich habe, allerdings vergeblich, einen einzigen Deportierten gesucht, der mir beweisen konnte, tatsächlich und mit eigenen Augen eine Gaskammer gesehen zu haben. Soweit Fourisson. Nun ist Lyotard weit davon entfernt, selbst Holocaust-Leugner zu sein. Dennoch nimmt er die Behauptung Fourissons nicht nur als durchaus erwägenswert hin. Vielmehr macht er aus ihr ein erkenntnistheoretisches Argument. Niemand kann seinen eigenen Tod bezeugen. Folglich kann niemand authentisch die todbringende Realität der Gaskammern in Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern beweisen. Wie genau dieses epistemologische Problem, in das Lyotard sich da selbst hereingeschrieben hat, gelöst werden soll, bleibt im Widerstreit schleierhaft. Meine geschätzte Kollegin Nina Rabusa vertritt übrigens die Theorie des Lyotardes als gezielten Tabubruch, direkt an den Anfang seines Buches stellte und sich damit und seine Theorie in gewisser Weise interessant machen wollte. Natürlich distanzierte sich über das ganze Buch von Fourisson und von anderen Holocaust-Leugnern, Aber tatsächlich stellt man sich die Frage, warum ausgerechnet Auschwitz als Argument herhalten muss, dass niemand seinen eigenen Tod bezeugen kann. Also das ist schon sehr auffällig, dass das da so prominent in dem Buch in den Beginn gestellt wird. Mit Wittgensteins philosophischen Untersuchungen, die Lyotard übrigens zahlreich zitiert, ließe sich jedenfalls Folgendes sagen. Die alltägliche Sprache ist im Grunde genommen in Ordnung. Für unseren Fall heißt es, unser alltäglicher Sprachgebrauch reicht vollkommen aus, um etwa zu wissen, was ein Täter ist und was ein Unrecht oder ein Menschheitsverbrechen, was ein Dokument ist und was die Beweiskraft einer Zeugenaussage. Die barbarische Judenvernichtung in Europa war grausame Tatsache und leider kein Hirngespinst. Um zu wissen, dass die gegenteiligen Behauptungen von Roussans falsch sind, muss man nicht erst ein Studium der Sprachphilosophie absolviert haben. Hält man sich die politischen Entwicklungen der letzten Jahre vor Augen, dann drängt sich der Eindruck auf, der Mainstream der philosophischen Theoriebildung seit Lyotard habe nicht gerade die politische Urteilskraft geschärft, sondern im Gegenteil den eher schlecht als recht sogenannten postfaktischen Zuständen dieser Tage Vorschub geleistet. Viele zeitgenössische Philosophien haben es zur sublimsten Aufgabe erklärt, Wahrheit und die ihr verschriebene Vernunft als veraltete und zudem auch noch männliche und westliche Konzepte abzukanzeln. Anstelle des Nachzeichnens dieser großen Erzählungen wird dann beispielsweise alles nach eigenem Gutdünken und ohne ausgewiesenes Wahrheitskriterium dekonstruiert. Als ob das die einzige Alternative zu den falschen Erzählungen der Moderne wäre und nicht vielmehr Destruktion von Ideologie, also analysierende Kritik, geboten. Das Erkenntnisinteresse einer kritischen Theorie hätte sich dagegen auf die gesellschaftlich und geschichtlich gewordene Welt und ihren Status quo zu richten. Ob sie diese Verhältnisse adäquat in Gedanken erfasst, ist Kriterium ihrer Wahrheit. Also, wie es bei Thomas von Aquin heißt, adequatio rei et intellectus. Wo aber die Res, die Sachen, im Argen liegen, ihre Verhältnisse in sich sinnwidrig und unvernünftig sind, kann der Intellekt nicht mit ihnen schlechterdings übereinstimmen, kann Adequatio mithin nicht das alleinige Kriterium für emphatische Wahrheit sein. Ernst gemeinte Immanenz, Befassung mit all dem, was in der Welt ist, drängt zur Transzendenz. An den Sachen ist zu zeigen, was über die Sachen hinausweist. Nicht aus dem leeren Ideenhimmel speist sich die transzendente Seite solcher Kritik, sondern aus dem, was geworden ist. Der kritischen Erzählung von solchen Dingen ist daher nicht an Fiktion gelegen. Er will sie berichten, was sich wirklich zugetragen hat, um so an den Anspruch auf Veränderung zum Besseren zu erinnern. Wahrheit hat damit auch eine praktische Dimension und, um mit einem Zitat von Ulrich Sonnemann zu schließen, mit dem wir auch begonnen haben, das Wahre ist das Ganze nicht, es will es durch den Menschen erst werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.